Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 44, 2018, Episode 594, Spielereien. Tja, es wird zunehmend schwieriger für mich, die Woche Themen zu finden. Ja, das hängt aber momentan eher daran, dass ich momentan für Füller mich so sehr begeistere. Ja, habe auch wieder ein neues Video veröffentlicht. Da habe ich einen Pilot Petit Füller umgebaut. Ja, und die Federn gewechselt. Ja, das scheint für manche total unspektakulär, ist aber schon was Interessantes, dass das funktioniert. Ja, ich habe das Video mal verlinkt, da seht ihr mal, mit was ich mich hier die ganze Woche über beschäftige. Und hier kurz vor dem Start der Aufnahme kam dann auch noch ein Füller rein. Ja, dann hat sich die erste Mal auch wieder verzögert. Ja, ihr seht also, da ist einiges los. Ja, genau. Hat das was mit Tech und Web zu tun? Ja, eher nicht, ne? Ja, also, was soll ich sagen, ne? Ist nun mal so. Könnte ich nichts machen dagegen. Googles Project Stream hingegen, das hat was mit Web und Tech zu tun. Und das sollte Sony beunruhigen, denn dieses Projekt Stream ist im Prinzip ein Angriff auf Sony, Microsoft und ihre Spielekonsolen, denn ganz klar, dieses Projekt Stream ist ein Cloud Gaming System. Ja, und was heißt das genau? Also das heißt, die Spiele laufen auf einem Server und werden übertragen sozusagen, während man spielt. Das bedeutet, das Endgerät braucht nur relativ wenig Systemanforderungen, aber eine gute Internetverbindung. Das ist natürlich absolute Voraussetzung dafür. Und dann kann man Games spielen, die man gar nicht installiert hat sozusagen. Im Einzelnen ist es natürlich nicht ganz so einfach, aber im Prinzip kann man das so sagen, wenn man es klar machen will, ja, also die Spiele, die hat man nicht auf der Platte, sondern die sind auf dem Server quasi. Man übermittelt Steuerungsinformationen hin und her. Das kann auch verschieden sein, wie jetzt im Einzelnen das mit meinem Project Stream ist. Das wird sich dann noch zeigen. Momentan gibt es ja nur eine geschlossene Beta. Und dennoch sind die Redaktionen, die das getestet haben, schon in heller Aufruhr und man kann es verstehen. Jetzt ist es aber so, dass eben nicht nur die Technik vorhanden sein muss, ja, sondern auch die Spiele. Und da hat eben Google noch nicht die Nase vorn. Was natürlich passieren kann, ist, dass die Spiele, zum Beispiel die für Windows geeignet sind, dann eben spielen und dann eben im Browser streamen und dann eben im Browser verfügbar sind für Mac und Linux-Systeme. Und das wäre ja wiederum eine ganz interessante Geschichte. Zurzeit gibt es zum Beispiel etwas, was sehr interessant ist und was von den Redaktionen auch immer wieder hervorgehoben wird. Ja, das ist dieses Assassin's Creed Odyssey. Ja, und das kann man über den Browser spielen. Und das ist nicht nur irgendwie so ein kleines Browser-Game eben, sondern das ist ein vollwertiges Game, das unglaublich komplizierte und schöne Grafik zu bieten hat. Und also da muss man keinerlei Abstriche machen. Ja. Und das ist sehr interessant, würde ich mal sagen. Ja. Es gibt natürlich grundsätzliche Überlegungen bei solchen Streaming-Games. Ja, man hat das Spiel ja nicht. Ja, man kauft die Nutzung des Spiels. Ja, ganz interessant ist übrigens, dass das tatsächlich auch für die normalen Spiele bereits zutrifft. Lest euch mal die Bedingungen durch, die Terms of Services. bei uns auch, glaube ich, AGB genannt. Ja. Lest euch die mal durch. Da seht ihr, dass ihr für die Nutzung des Spieles bezahlt und dass dieses Spiel keineswegs in euer Eigentum übergeht. Natürlich habt ihr dann ein physikalisches Eigentum in der Hand, ja, aber prinzipiell, gerade bei solchen Spielen, die eine Online-Verbindung haben, kann die Firma und darf die Firma jederzeit dieses Spiel abschalten und das war's dann. Ja, also ihr zahlt schon lange nicht mehr für das Spiel selbst, sondern für die Nutzung des Spiels. Ja, also rechtlich gesehen tut sich da zum Streaming-Gaming dann eigentlich nichts mehr. Aber es ist trotzdem noch eine kleine Hemmschwelle, würde ich mal sagen. Ja. Auf der anderen Seite ist das, was die Firmen wohl alle miteinander als Zukunft des Gamings sehen, ja. Und ja, ich kann dem nur eins positiv abgewinnen, man muss nichts mehr installieren, das heißt, man hat mehr Platz auf der Platte, das regt mich zum Beispiel sehr stark auf, also ich hole mir die Spiele sowieso nur noch online, ja, das heißt also, wenn ich zum Beispiel am PlayStation Network was herunterlade, also kaufe, dann lade ich das herunter. Ich gehe nicht mehr in den Laden normalerweise und kaufe mir dort ein Spiel mit Medium. Ganz einfach deswegen, weil da wird fast genauso viel installiert auf die Festplatte der PlayStation. Also habe ich da keine Vorteile. Und zweitens muss ich, wenn ich das Spiel dann starte, muss ich immer unsinnigerweise die DVD bzw. Blu-ray einlegen, damit es verifiziert werden kann, damit ich das Spiel habe. Das finde ich absolut unmöglich. Das müsste doch auch anders gehen können. Ja, wie gesagt, das sind meistens einfach nur eine Abfrage. Hat der die DVD, hat der die Blu-ray oder nicht? Ja. Und deswegen muss man die einlegen. Ja. Das finde ich nicht so toll. Und deswegen hole ich mir die Spiele lieber online. Ich habe keinen Bock mehr für jedes Spiel da hinzulatschen und so weiter. Das ist das eine und das andere ist jetzt bei dem Streaming, dass man eben auch da Festplattenplatz spart. Ich habe zwar meine PlayStation erweitert mit einer externen Festplatte, das funktioniert auch ganz gut, aber was soll ich sagen, die ist schon wieder bald voll. Ja? Man hortet eben dann doch viele Spiele. Und gerade diese großen Games, ja, da lädt man, ich meine, wie sollen das eigentlich Leute machen, die keine so schnelle Internetverbindung haben? Ich habe 200 Megabit, ja, das ist ja wunderbar, das heißt, bei mir geht's noch. Das sind Spiele, dann werden etwa 25, 30 Gigabyte übertragen über das Datennetz, ja, und wenn ich mir da vorstelle, ja, jemand im ländlichen Gebiet vielleicht, 16 Megabit Zugang, oder wartet dann erstmal ein paar Tage, bis das Spiel auf der Platte ist, ne? Ja, also, das ist ja verrückt, sowas. Dann kommt ein Update, will man spielen, kommt ein Update, 5, 6 Gigabyte Update auf einmal, einfach so, ist kein Witz. Ich habe das in letzter Zeit beobachtet, die Updates werden riesengroß, 5, 6 Gigabyte ist da absolut keine große Sache mehr, ja. Und wie gesagt, bei mir geht es dann noch relativ schnell, aber wenn ich mir vorstelle, dass es dort Leute gibt, die eben keine 200 Megabit Anbindung haben, dann herzlichen Glückwunsch. Das war's dann mit dem Spieleabend. Ne? Vor allem, wenn es wieder Spiele sind, die man nur nach dem Update spielen kann. Richtig blöd finde ich das. Und das alles wird es eben beim Streaming-Gaming nicht mehr geben. Ja? Die Frage ist zwar, ob das eine das andere nicht aushebelt, ja, weil, wie gesagt, man braucht ja eine gute Internetverbindung, die muss nicht unbedingt besonders schnell sein, also nicht übermäßig schnell sein, also 100 Megabit ist das keine Voraussetzung, aber die Latenzzeiten, also das heißt die Pingzeiten, die müssen gut sein, sonst gibt es Verzögerungen, was wiederum dazu führen kann, dass das Spielgeschehen mit der Steuerung nicht mehr 100% übereinstimmt. Und das wäre dann natürlich bei etlichen Spielegenres absolut sinnlos, dann das Spiel überhaupt noch zu probieren. Natürlich wird da auch gearbeitet dran, logischerweise, also synchronisiert, sodass das nicht ganz so auffällt. Der Server kann die Ping-Zeiten beispielsweise überprüfen und dann wird entsprechend sich darauf eingestellt. Wenn aber zum Beispiel die Ping-Zeiten sehr stark schwanken, ja, von einer Sekunde auf die andere, dann wird es schwierig und dann gibt es eben Probleme. Gut, also wie auch immer, die Online-Gaming ja, Anwandlung von Firmen, die gibt es schon eine Zeit lang und Sony steuert ja da auch hin. Man spekuliert schon seit einiger Zeit, dass die PlayStation 5 dann nur noch Online-Streaming macht. Das wird mal bestätigt, also mal sind die Gerüchte da, die das behaupten, ja, so ist es. Insider, bla bla bla, und manche sagen, nein, das stimmt nicht, das wird nach wie vor Medien geben. Und es ist in der Tat eine Schwierigkeit für die Firma, ja, eigentlich das Online-Streaming voll und ganz zu etablieren. Auf der anderen Seite würden sie damit den Spielhandel komplett ausrotten, ja, und die Leute, die eben gerne was in der Hand haben, die wären dann natürlich auch vor den Kopf gestoßen und da muss man aufpassen, da wird natürlich auch beobachtet, was machen die anderen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Einfluss haben wird, wenn Microsoft sagt, nee, wir machen weiterhin ganz normal mit Medien, die man kaufen kann in den Geschäften, dann ist nicht nur der Handel auf der Seite von Microsoft, sondern auch viele Kunden, die eben was in der Hand haben wollen, ja, deswegen wird das Sony wohl nicht alleine machen und die beobachten sich wohl gegenseitig jetzt, was hat der vor, was hat der vor, damit die dann eben reagieren können. Gut, die Probleme hat Google nicht, die haben ja keine bestehende Basis, die sagen, ja, hier, ne, Streaming und fertig und die können nur dazu gewinnen. Die haben, also gehen quasi von null los im Gaming-Bereich, ja, und können dann nur noch dazu gewinnen. Was soll's, ne? Also ich finde es interessant, sehr interessant und deswegen sollte man sich das auch mal im Hinterkopf bewahren. Ich denke, so arg lange wird es nicht mehr dauern, bis Google das offiziell macht und dann werden wir sehen, wie das aussieht. Wie gesagt, die größten Bedenken bei diesem Google Streaming-Dienst habe ich noch bei der Verfügbarkeit von den Titeln, denn da hat Google immer wieder, ja, sag ich mal, so seine Probleme, ja, mit der Rechte, mit dem Rechteerwerb, ja. Das heißt, da klappt es eben als mal nicht ganz so gut. Das hat man auch bei den, bei der Musik gesehen, mittlerweile fluppt es ja, also mittlerweile ist es gut, aber das war auch schon am Anfang ganz anders und ich erwarte nicht, dass Google hier große Lizenzen vorzuweisen hat für seinen Streaming-Store. Ja, auf anderen Gebieten geht es Google aber super gut rein, zum Beispiel bei Gmail. Gmail hat nämlich jetzt 1,5 Milliarden aktive Nutzer. Aktive Nutzer, ja. Also das heißt, keine Accounts, die irgendwie angelegt werden und dann nicht mehr benutzt werden, sondern die tatsächlich in Benutzung sind. Und das nicht ganz zu Unrecht. Ich bin schon oft hin und her gewechselt von einem Client zum anderen. Ich kann mich auch noch erinnern an die Zeiten, wo es ganz normal war, dass man einen E-Mail-Client direkt auf dem Gerät hatte, ja, und die Nachrichten quasi nur abgeholt hat vom Server via POP, ja, und dann auf der Festplatte hatte, ja. Und das war gut, solange man alles nur an einem Gerät macht, aber heutzutage, ja, hat man seine verschiedensten Geräten, Tablet, Smartphone, Computer, ja, und was weiß ich noch alles. Manche wollen ihre E-Mails sogar am Fernsehen abhören oder sich vorlesen lassen über ein Smart Home Assistant, ja, alles das ist natürlich nur möglich, wenn die Nachricht auch auf einem Server liegt, ja, und Gmail macht es einen ziemlich einfach. Also bei Google Mail, die haben einfach so einen guten Web-Client, ja, dass ich hier überhaupt keine Notwendigkeit mehr sehe, einen Offline-Client zu installieren. Ich habe das aber auch tatsächlich schon gemacht, ja, verschiedene Clients, was mir auch immer wieder sehr gut gefällt, sind die Command-Line-Clients, die würde ich auch gerne nutzen, die haben so einen gewissen Reiz, weil ich bin ja Linux-Nutzer, ja, und so die Bearbeitung in ein Minimalsystem, textbasiert auf der Shell-Oberfläche, das hat schon seinen Reiz, aber ihr merkt schon, das bringt keinen wirklichen Nutzen. Das ist nur ja, so eine Gefühlssache, ne? Und deswegen bin ich dann auch wieder einfach dahin zurückgegangen, das einfach mit dem Webclient zu machen, weil das einfacher ist, ja? Ich muss mich da um nichts kümmern, ich muss auch keine Backups machen, gar nichts, ja, alles wunderbar. Und ja, so sieht es dann aus. Und deswegen bin ich bei dem Client hängen geblieben. Das machen eben auch viele andere Leute. Die Clients auf den Smartphones ist was anderes. Das sind ja tatsächlich Apps. Ja? Aber die Nachrichten sind nach wie vor auf dem Server, sodass man die auch von verschiedenen Geräten aus benutzen kann. Und natürlich hat Gmail so einen Riesenerfolg, hauptsächlich wegen den Clients für Android und iPhone. Ja? Und denn die sind auch nicht schlecht. Ja, zusätzlich, wer auf diesen Geräten dann sagt, nee, also das, der Client dort, der gefällt mir nicht, der kann eine Vielzahl von verschiedenen Third-Party-Clients nutzen, ja, die, da ist für jeden was dabei, ja, sei es Open Source, wie zum Beispiel K9-Mail oder was richtig Aufwendiges, mir fällt da zum Beispiel Aquamail ein oder Ähnliches, und da ist dann eben für jeden was dabei, und deswegen ist der Dienst auch gut und er ist einfach. Ja? Er ist einfach, er ist schnell eingerichtet, sowohl über Smartphone als auch am Computer, und da gibt es halt sehr viel Reiz dafür. Ich meine, andere Firmen, wie jetzt beispielsweise GMX, 1&1, den Netzbetreiber, den man hat und so weiter. Wer schon mal so einen Client eingerichtet hat, ja, selbst eingerichtet hat, der weiß, dass das für normale Nutzer einfach ein Graus ist. Ja, ein richtiger Graus. Und nun, deswegen wird es oftmals auch in den Geschäften gemacht, sehr zu meinem Willen, ja, weil ich finde es absolut unmöglich, da meine ich jetzt gerade die Leute, wenn über den Tisch gezogen, wenn man zum Beispiel irgendwo ein Smartphone kauft und dann macht der Fritze dort im Geschäft, ja, gleich den Client drauf von dem jeweiligen Netzbetreiber, ja, richtet da alles ein, kennt auch die Passwörter und so, das ist schon alles ziemlich heftig, und das geht gar nicht, ja, also nee. Nun gut, wie auch immer. Gmail, ein mega Erfolg. Und diesen Erfolg hat Google auch bei einem anderen Produkt vorzuweisen, nämlich Google Chrome. Ja? Google Chrome ist mit einem riesigen Abstand meistbenutzter Browser. Ich weiß gar nicht genau, wann das passiert ist. Das wurde nicht groß in der Presse breitgetreten, ja. Da war wohl wieder welche unterwegs, die es einfach nicht wahrhaben wollen, ja. Und dann wurde es einfach totgeschwiegen, ja, als dann Chrome die größten Markteinteile beansprucht hat. Ja. Ja, klar, kann man ja auch so sehen, die Open-Source-Gemeinde schwört auf Firefox, ja, und man darf Chrome noch nicht mal erwähnen, Chromium, ja, das geht gerade noch so, ja, und die andere Seite, ja, macOS, also Apple, ja, da ist wohl auch, ne, der heilige Safari noch immer das Nonplusultra. Und ja, deswegen will es keiner in der Presse, ja, die ja hauptsächlich Apple-Produkte nutzen, ja, das muss man auch mal sagen, ja, die wollen das offenbar nicht verbreiten. Und deswegen ging das offenbar auch ganz, ganz heimlich so vonstatten. Ja. Im Mai 2015 ist das nämlich schon passiert. Das muss ich euch mal vorstellen. Im Mai 2015, ja, dort war 49%, mit 49% der meistgenutzte Webbrowser der Google Chrome geworden. Ja. Auch in Europa mit 44,5% Platz 1. Ja. Und im März 2016 war dann der Marktanteil weltweit mit 47,21% beziffert. Und der Zweitplatzierte war dann Safari, halt euch fest, mit 12,68% Marktanteil. So groß ist da der Unterschied. Im Moment, aktuell im Juli 2018, waren es 59,69% Chrome und 13,85% Safari. Also Chrome hat nochmal ganz gewaltig dazugelegt und Safari hat auch nochmal zugelegt. Da kann eigentlich dann der Explorer und der Firefox kann einem nur noch leid tun. Entsprechend fallen dann auch die Reaktionen aus. Mittlerweile sind die Seiten alle optimiert auf Chrome und eben bei den Liebhabern noch auf Safari und das war's dann. Tja, so sieht's aus, so schnell kann sich das wechseln, also, ändern, ja, also der Internet Explorer war mal unangefochteter Browser, nachdem Netscape einen Fehler nach dem anderen gemacht hat. Ja, Netscape ist ja der Vorläufer von Firefox. Dann kam Firefox auf und wurde immer stärker, konnte aber nie wirklich die größten Marktanteile sichern, wenn auch die Profis alle nur den Firefox genutzt haben, bis dann letztlich Chrome rauskam und dann erst belächelt, ja, dann gehasst und dann hatten sie den Markt übernommen. Genau. Tja, mit Google ist es nicht ganz so einfach. Man weiß nicht genau, wie kommt es, dass Chrome so beliebt ist. Ja? Also ich sage ganz einfach, weil er der beste Browser ist. Er ist verdammt nochmal der beste Browser, den es gibt. Punkt, aus, Ende. Einfach, schnell, extrem schnell, zuverlässig. Und da können die Firefox-Jünger noch so sich sagen, nein, Firefox ist schneller, Firefox ist schneller. Irgendwelche theoretischen Seiten, ja, ist mir vollkommen egal. Ja, wenn ihr meint, okay, euer Firefox ist schneller, wenn er eine Standard-HTML 4-Seite aufruft, ja, und die wird aufgebaut und das ist dann 0,5 Sekunden schneller als beim Chrome, ja, ist mir das vollkommen egal. Der Chrome ist bei den Seiten, die ich benutze, und die haben JavaScript, die haben einen komplizierten Seitenaufbau, ja, die benutzen Plugins und so weiter, und da ist der Chrome extrem viel schneller als der Firefox. Auch die neueste Version. Ich höre es immer wieder, bei jeder neuen Firefox-Version heißt, jetzt ist er aber schneller. Und jedes Mal probiere ich den und jedes Mal sind die Seiten, die ich nutze, und das sind eben nun mal Seiten, die halt auch stark genutzt werden von der Masse der Menschen und die sind wesentlich schneller. Punkt, aus, Ende. Und diese ganzen theoretischen Messungen interessieren mich nicht die Bohne. Wie immer zählen da Real-World-Nutzung. Ja, und das ist ganz klar, da ist ganz klar der Chrome weit voraus. Genau. Und vielleicht hängt es aber auch damit zusammen natürlich, ja, oder mit da zusammen, dass eben Chrome auch sehr präsent ist. Ja. Und Google Docs hat es ja auch nicht geschadet und offenbar meint jetzt Google, die sind noch nicht überpräsent, ja, mit diesem Google Docs. Was ich auch noch verstehen kann, die haben doch vor allem noch ein Anerkennungsproblem, ja. Weil im Prinzip ist es so, also wer Google Docs nutzt, der braucht kein Microsoft Office mehr. Das ist ganz einfach. Ja. Und aber das wissen eben noch nicht viele Leute und selbst die wissen, es gibt Google Docs, aber ne, das hat so viele Funktionen nicht. Ja, falsch. Ja. Man muss sich nur damit auseinandersetzen, weil das einfach aussieht, heißt noch lange nicht, dass diese Funktionen nicht vorhanden sind. Gerade zum Beispiel bei den Google Sheets, also bei der Tabellenkalkulation. Herzlichen Glückwunsch. Nehmt euch mal ein paar Wochen frei und studiert die Funktionen, die ihr mit Makros und so weiter, nein, nicht mit Makros, mit Befehlen aufrufen könnt. Ja. Da ist sehr, sehr viel drin. Um das noch einfacher den Leuten zu machen, haben die jetzt tatsächlich die .new-Domains verknüpft. Wenn ihr also jetzt angemeldet seid bei Google und ihr wollt zum Beispiel ein neues Textverarbeitungsdokument machen, ein Writer-Dokument, dann gebt ihr einfach docs.google.new ein. Ja, oder, nein, Moment mal, das war sogar anders. Nein, ihr gebt einfach nur docs.new ein, glaube ich, war das. Ja, Moment, ich gucke nochmal. Yep. Also einfach nur docs.new, docs.new. Nicht mit Google, sondern einfach nur docs.new. Oder ihr gebt zum Beispiel cheats.new ein. Und dann wird die Tabellenkalkulation geöffnet mit einem neuen Blatt. Frei direkt zum Bearbeiten. Ja. Das heißt, man kann jetzt direkt im Browser ein neues Dokument eröffnen mit diesen New Domains. Und das ist natürlich absolut eine Vereinfachung. Ja, schade eigentlich, dass es das nicht auch für andere Firmen gibt. Aber jetzt ist ja die New Domain offenbar weg. Also wenn ich jetzt docs.new eingebe, wird eben ein Google-Dokument geöffnet. Ich hätte zum Beispiel ja auch gern, dass ein Soho-Dokument geöffnet wird, ein neues. Ja, aber das können die sich jetzt abschminken. Ne? Da könnten die höchstens eins machen, vielleicht so über zusätzliche Dinge, aber das ist natürlich viel zu kompliziert. Ja, zum Beispiel new.docs.soho.com oder so. Das gibt dann garantiert keiner mehr ein. Ne? Naja. Zu was anderem zu kommen, was eigentlich wieder mit Spielen zu tun hat. Ich spring mal wieder lustig hin und her, ja. Alle Spiele des C64 Mini, die sind aufgelistet jetzt bei Android Central. Ich finde das aus dem Grund ganz interessant, weil es gar immer wieder Verwirrung gibt, welche Spiele sind denn jetzt tatsächlich drauf. Hier kann man es dann sehen. Und die Auswahl ist meiner Meinung nach größtenteils gut. Ja, und auf jeden Fall werdet ihr natürlich euer Lieblingsspiel oder eins von euren Lieblingsspielen wiederum vermissen. Ja, das kommt eben daher, weil es so viele gab und so viele Unterschiede, ja, auch regional bedingt. Das heißt, die Amerikaner hatten da ganz andere Hits als jetzt zum Beispiel in Europa. Ja. Dieser C64 ist, habe ich schon im Angebot gesehen, für 49 Euro, kostet normalerweise so um die 70, 80 Euro rum, ja, das ist einfach so ein kleiner, kompakter C64, aber die Tastatur funktioniert nicht, ja, aber man kann eine Tastatur anschließen und es gibt auch, um euch jetzt zu beruhigen, eine Möglichkeit, wie man ROM-Dateien, ja, nutzen kann, auf diesem C64 Mini. Also ihr könnt auch euer Lieblingsspiel machen, sofern ihr eine ROM-Datei davon habt. Ja, so sieht's aus. Ansonsten die vorinstallierten Spiele sind, wie gesagt, teilweise ganz interessant. Mir selbst gefällt es sehr gut, dass da Speedball und Speedball 2 Brutal Deluxe drauf ist. Ja, die Speedball-Reihe war immer der Hammer. Dann die World Games natürlich, Winter Games, California Games, ja. Und natürlich Summer Games. Allerdings hier sehe ich nur die Summer Games 2. Und das wundert mich. Gab es da vielleicht Lizenzprobleme? Sehr, sehr schade. Ja? Weil das Summer Games 1 ist natürlich das, was absolut am häufigsten und auch am bekanntesten war von der ganzen Reihe. Impossible Mission natürlich. Auch die Zweier-Version davon. Ja? Boulder Dash. Und so weiter und so weiter. Pitstop 2 auch noch vielleicht interessant. Ja. Monty Mole, Monty on the Run habe ich beide nie gespielt, aber es erfreuen sich großer Beliebtheit. Jumpman finde ich extrem cool. Das ist eins von meinen Lieblingsspielen. Übrigens habe ich bis heute auch einen den Klingelton bei mir. Ja, der ist auch, das ist auch noch Jumpman. So spielt eben die ganze Geschichte. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis. Ja. Ne? Genau. Was soll man machen? Ja, hier, das ist es. Ne? Das ist bei mir der das Intro. Ich meine, der Klingelton. Ja. So, jetzt blende ich es gleich schon wieder aus, bevor mir Google hier jetzt noch wieder einen Copyright-Verstoß hier ankreidet. Deswegen, ja, dafür heute gar nichts mehr machen. Es könnte ja sogar sein, dass deswegen das Video gar nicht mehr hochgeladen werden kann bei YouTube, ja, denn der Axel Voss, der hat ja dafür gesorgt, dass die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten wird und dass ein Upload-Filter hier sich durchsetzt in Europa, und das heißt, die Sachen werden zensiert, bevor sie veröffentlicht werden. Ja, dazu kann ich nur sagen, habe ich das jetzt gesagt? Nein, habe ich natürlich nicht gesagt. Das muss irgendwie ein Mikrofonfehler gewesen sein. Entschuldigung, das würde ich niemals sagen. Deswegen hat der auch von der Cambridge Analytica einen Big Brother Award bekommen jetzt. Zu Recht, meiner Meinung nach, wegen diesem Upload-Filter. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Vielen Dank für das Einschränken der Freiheit. Die ICANN, die denkt hier darüber nach, wegen der DSGVO-Debatte, ja, ein zentrales WHOIS einzurichten. Ja, und da wird schon darüber diskutiert, ja, wie das gemacht werden soll und so weiter und so weiter. Also eine zentrale Stelle, wo dann eben auch zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden, ja, und wahrscheinlich auch Markeninhaber oder andere Leute Zugriff darauf haben, ja, aber eben nicht die Allgemeinheit. Ich meine, es ist ja schon mal ein schöner Schritt. Auch bei der DENIC hat man den Schritt jetzt gemacht, sodass Normalsterbliche da keine Auskunft mehr bekommen, ohne weiteres, wer denn jetzt der Domaininhaber ist. Das finde ich auch sehr richtig so. Hier soll jetzt auch noch das noch weiter erschwert werden. Das finde ich ganz gut soweit. Allerdings eins gefällt mir nicht so gut. Sicherheitsexperten sollen Zugang haben, einfach so, und Markeninhaber. Die können sich über die Polizei dahin wenden. Das finde ich nicht richtig. Die Markeninhaber sollten keine Rechte haben, die Domain-Daten einzusehen. Wenn die der Meinung sind, dass es einen Copyright-Verstoß gibt, dann müssen die Anzeige erstatten, und dann werden die Strafverfolgungsbehörden dann eben bei dieser WHOIS-Stelle die Daten in Erfahrung bringen und eventuell weiterleiten, ja. Aber sie selbst sollten meiner Meinung nach keine haben. Was soll denn das? Wer ist denn das? Markeninhaber, ja? Also Abmahnanwälte kriegen die Daten wieder. Finde ich unmöglich, sowas. Und deswegen, nein, die Strafverfolgungsbehörden. Erst muss mal Anzeige erstattet werden und dann gibt es die Daten. So sehe ich die Sache. Die Zeitumstellung wird übrigens nicht das erste Mal abgeschafft. Die soll ja diesen Jahres abgeschafft werden. Ich weiß nicht, ob was jetzt passieren wird. Es soll wohl nochmal umgestellt werden im März. Ja. Dann hoffe ich natürlich, dass tatsächlich nochmal umgestellt wird, weil ich will die echte Zeit haben. Die echte Zeit, ja, ist nun mal die mitteleuropäische Sommerzeit plus 1 und nicht die Sommerzeit. Habe ich jetzt die mitteleuropäische Sommerzeit gesagt? Nein, die mitteleuropäische Zeit plus 1 ist das, ja. MEZ plus 1. Und die europäische Zeit, die Sommerzeit, das ist ja, da wird ja eine Stunde dazu addiert, und das ist nicht die korrekte Zeitzone. Das heißt, wenn wir jetzt umstellen würden, dauerhaft in die Sommerzeit, dann würden wir dauerhaft quasi mit der falschen Zeit leben, denn wir leben nun mal in dieser Zeitzone, und die hat auch einen Grund, weil die geografisch auch verankert ist. Ich könnte durchaus verstehen, wenn dann zum Beispiel Spanien, ja, und Portugal eine ganz andere Zeit haben wie wir, ja, und im Osten von Europa ebenfalls wieder eine Stunde Unterschied haben. Das ist absolut okay, so ist das nun mal. Das entspricht eben der Realität. Und wie gesagt, die Zeitzonen wurden eben so gemacht. Ich weiß, die Zeit ist ein künstliches Konstrukt, aber die Zeit, als diese Zeitrechnung eingeführt wurde, hatte einen Sinn. Ja? Diese Zeitrechnung basiert nämlich auf dem Greenwich Mean Time System. Ja? Also das heißt, Greenwich, ja, das ist so diese Datumslinie. Dort ist also plus 0, plus minus 0, ja, zack. Und von dort aus geht es dann weiter, weil nämlich eben von dort aus die Zeiten hier gerechnet werden. Und wir sind eben plus 1, Greenwich Time plus 1, ja, und nicht plus 2. Und man kann zwar die Zeit hier anders machen, aber man kann eben nicht den Kontinent verschieben. Das heißt, wir haben dann eben nicht die richtige Uhrzeit, so wie es auch eben in Überlegung damals mit den natürlichen Gegebenheiten gemacht wurden. Und wenn ein paar Dauerpartygänger, ja, darüber traurig sind, dann können die mich mal, ganz einfach. Ja. Geht mal wieder rechtzeitig ins Bett, so sieht's aus. Ja, aber wobei die Diskussion, die stellt sich ja meiner Meinung nach sowieso nicht, jedenfalls nicht für die Partygänger, brauchen die sich gar nicht aufzuregen, eigentlich nach einem Jahr, wenn die sich bestimmt dran gewöhnt haben, ja, und dann wird ja nicht mehr umgestellt und dann ist es nun mal eben die Zeit so. Die Überlegung ist hier einfach nur, ja, die Gängelung, ja, wenn es länger hell bleibt, ja, dann kann man länger feiern, aber es bleibt auch länger hell, wenn die Zeit nicht so stimmt, also nicht so umgestellt ist auf Sommerzeit, ja, und brauchen die gar nicht zu jammern. Und für die vernünftigen Leute, für die ist dann eben 0 Uhr schon spät genug, ja, und die brauchen dann nicht nach echter Zeit 1 Uhr ins Bett zu gehen unbedingt, ja, so sieht's aus. Okay, also, falls die Sommerzeit als feste Zeit genutzt wird, da werde ich aber mich wehren dagegen, ja. Gut, ich meine, ich selbst könnte natürlich was tun, aber da habe ich natürlich auch noch ein Problem. Die Leute in der Umgebung, die meinen halt dann natürlich, klar, sich daran nicht zu halten. Ich kann um 11 Uhr ins Bett gehen, ja. Ich kann auch um 8 Uhr aufstehen, ja, kein Problem. Also ich kann das frei wählen, die Zeit, nur das Umfeld kann das eben nicht. Und wenn die dann um 11 Uhr meinen, sie können noch Party machen, dann wird's aber, dann werde ich aber diesmal dann keine Gnade mehr walten lassen. Ja? Ich habe die Schnauze so voll von immer diesen ewigen Nachts Getobe da. Leute sollen mal wieder schlafen gehen, ja, und können über Tag was machen, wie wär's denn damit? Ja. Oh Mann, die Gesellschaft ist so ein Kackhaufen geworden. Ja. Wow. Naja, vielleicht zieht ja jemand bald den Abzug, ne? Den Toiletten, die Toilettenspülung, ja, wenn die USA so weitermacht und jetzt hier noch das Wettrüsten wieder neu anfacht, ja, dann boah, haben wir bald andere Probleme. Gut, zum Schluss, ja, dann wieder was Bodenständigeres, Katastrophe für jede Füllersammlung, ja, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, das Thema, die Woche. Katastrophe für jede Füllersammlung, was könnte schlimmer sein als Kleinkinder an der teuren Füllersammlung, ja, genau. Kleines, kurzes, lustiges Video der Woche. Eigentlich passiert nicht viel drin, aber allein schon die Vorstellung, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja. War ja. Gut, gut, gut. Also, dann war's das für heute. Von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit auf YouTube, The Netcast. Das ist der Channel dort im Diskussionsforum oder in den Kommentaren zu dem jeweiligen Videobeitrag. Und da könnt ihr dann alles loswerden. Dort findet ihr auch die Links und Informationen zu der heutigen Sendung. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here. The Eagle has landed.